18. Kapitel. Ein Kinderlied. So lag Bärlach da und wartete auf den Tod. Die Zeit verging. Die Zeiger schoben sich herum, deckten sich, strebten auseinander und kamen wieder zusammen, trennten sich von Neuem. Es wurde 12:30, 1:00, 12:05, 20:40, 2:00, 13:50, 14:30. Das Zimmer lag da, unbeweglich, ein toter Raum im schattenlosen blauen Licht, die Schränke voll mit seltsamen Instrumenten hinter Glas, in dem sich Bärlachs Gesicht und Hände undeutlich spiegelten. Alles war da, der weiße Operationstisch, das Bild Dürers mit dem mächtigen, erstarrten Pferd, die metallene Fläche über dem Fenster, der leere Stuhl mit der Lehne gegen den Alten gekehrt. Nichts Lebendiges als das mechanische Tick-Tack der Uhr. Es wurde 3, es wurde 4. Kein Lärm, kein Stöhnen, kein Reden, kein Schrei, keine Schritte drangen zu dem alten Mann, der da lag auf einem metallenen Bett, das sich nicht rührte, kaum dass sich sein Leib hob und senkte. Es gab keine Außenwelt mehr, keine Erde, die sich drehte, keine Sonne und keine Stadt. Es gab nichts mehr als eine grünliche, runde Scheibe mit Zeigern, die sich verschoben, die ihre Stellung zueinander veränderten, die sich einholten, deckten, die auseinanderstrebten. Es wurde 16:30, 16:25, 13:05, 17:00, 17:01, 17:02, 17:03, 17:04, 17:06. Bärlach hatte sich mühsam mit dem Oberkörper aufgerichtet. Er läutete einmal, zweimal, mehrere Male. Er wartete. Vielleicht konnte er noch mit Schwester Clary reden. Vielleicht, dass ein Zufall ihn retten konnte. 17:30. Er drehte seinen Leib mühsam herum. Dann fiel er. Lange blieb er vor dem Bett liegen, auf einem roten Teppich. Und über ihm, irgendwo über den gläsernen Schränken, tickte die Uhr, schoben sich die Zeiger herum. Wurde es 13:45, 12:06, 11:06. Dann kroch er langsam gegen die Türe, schob sich mit den Unterarmen vor, erreichte sie, versuchte sich aufzurichten, nach der Falle zu greifen, fiel zurück, blieb liegen, versuchte es noch einmal, ein drittes Mal, ein fünftes Mal. Vergeblich. Er kratzte an der Türe, da ihm das Schlagen mit der Faust zu mühsam wurde. Wie eine Ratte, dachte er. Dann lag er wieder unbeweglich, schob sich endlich ins Zimmer zurück, hob den Kopf, schaute nach der Uhr. 6:10. »Noch 50 Minuten«, sagte er laut und deutlich in die Stille hinein, dass er erschrak. 50 Minuten. Er wollte ins Bett zurück, aber er fühlte, dass er die Kraft nicht mehr besaß. So lag er da, vor dem Operationstisch und wartete. Um ihn, das Zimmer, die Schränke, die Messer, das Bett, der Stuhl, die Uhr. Immer wieder die Uhr, eine verbrannte Sonne in einem bläulichen, verwesenden Weltgebäude, ein tickender Götze, ein tackendes Antlitz, ohne Mund, ohne Augen, ohne Nase, mit zwei Falten, die sich gegeneinander zogen, die nun zusammenwuchsen, 25:07, 22:07, die sich nicht zu trennen schienen, die sich nun doch trennten, 21:07, 20:07, 19:07. Die Zeit schritt fort, schritt weiter, mit leiser Erschütterung im unbestechlichen Takte der Uhr, die allein unbeweglich war, der ruhende Magnet. 10:07. Bärlach richtete sich halb auf, lehnte sich gegen den Operationstisch mit dem Oberkörper. Ein alter, sitzender, kranker Mann. Allein, und hilflos. Er wurde ruhig. Hinter ihm war die Uhr und vor ihm die Türe, auf die er starrte, ergeben und demütig. Dieses Rechteck, durch das er treten musste, er, auf den er wartete, er, der ihn töten würde, langsam und exakt wie eine Uhr, Schnitt um Schnitt mit den blitzenden Messern. So saß er da. Nun war die Zeit in ihm, das Dicken in ihm. Nun brauchte er nicht mehr hinzuschauen. Nun wusste er, dass er nur noch 4 Minuten zu warten hatte, noch 3, nun noch 2. Nun zählte er die Sekunden, die eins mit dem Schlagen seines Herzens waren, noch 100, noch 60, noch 30. So zählte er, plappernd mit weißen, blutleeren Lippen, so starrte er eine lebende Uhr nach der Türe, die sich nun öffnete. Nun um 7 mit einem Schlag, die sich ihm darbot als eine schwarze Höhle, als ein geöffneter Rachen, in dessen Mitte er schemenhaft und undeutlich eine riesige, dunkle Gestalt ahnte. Doch war es nicht Emmenberger, wie der Alte glaubte. Denn aus dem gähnenden Schlund dröhnte höhnisch und heiser dem Kommissär ein Kinderlied entgegen. Hänschen klein ging allein in den großen Wald hinein, sang die pfeifende Stimme, und im Rahmen der Türe, sie füllend, stand mächtig und breit im schwarzen Kaftan, der zerfetzt an den gewaltigen Gliedern herunterhing, der Jude Gulliver. »Sei mir gegrüßt, Kommissar«, sagte der Riese und schloss die Türe. »Da finde ich dich nun wieder, du trauriger Ritter ohne Furcht und Tadel, der du ausgezogen bist, mit dem Geist das Böse zu bekämpfen, sitzend vor einem Schragen, der jenem ähnlich ist, auf dem ich einmal gelegen bin, im schönen Dörfchen Stutthof bei Danzig.« Und er hob den Alten in die Höhe, dass der an des Juden Brust lag wie ein Kind, und brachte ihn ins Bett. »Hergenommen«, lachte er, wie der Kommissär immer noch keine Worte fand, sondern totenbleich dalag, und holte aus den Fetzen seines Kaftans eine Flasche mit 2 Gläsern. »Wodka habe ich keine mehr«, sagte der Jude, als er die Gläser füllte und sich zu dem Alten ans Bett setzte. »Aber in einem verlotterten Bauernhaus irgendwo im Emmental, in einem Krachen voll Finsternis und Schnee, habe ich mir einige verstaubte Flaschen von diesem wackeren Kartoffelschnaps gestohlen. Auch gut. Einem Toten darf man das nachsehen, nicht wahr, Kommissar? Wenn sich eine Leiche wie ich, eine Feuerwasserleiche gewissermaßen, ihren Tribut von den Lebenden in Nacht und Nebel holt, als Zwischenverpflegung, bis sie sich wieder in ihre Gräber bei den Sowjetern verkriecht, so ist das in Ordnung. Da, Kommissar, trink.« Er hielt ihm das Glas an die Lippen, und Berlach trank. Es tat ihm gut, wenn er auch dachte, es sei wieder gegen jede Medizin. »Gulliver«, flüsterte er und tastete nach dessen Hand. »Wie konntest du wissen, dass ich in dieser verfluchten Mausefalle bin?« Der Riese lachte. »Christ«, antwortete er, und die harten Augen in seinem narbenbedeckten, wimpern- und brauenlosen Schädel funkelten. Er hatte inzwischen einige Gläser getrunken. »Wozu ließest du mich denn sonst ins Salem kommen? Ich wusste gleich, dass du einen Verdacht gefasst haben musstest, dass vielleicht die unschätzbare Möglichkeit vorhanden war, diesen Nele doch noch unter den Lebenden zu finden. Ich glaubte keinen Augenblick, es sei nur ein psychologisches Interesse, dass dich nach Nele fragen lasse, wie du damals in dieser Nacht voll Wodka behauptet hast. Sollte ich dich allein ins Verderben rennen lassen? Man kann heute nicht mehr das Böse allein bekämpfen, wie die Ritter einst allein gegen irgendeinen Drachen ins Feld zogen. Die Zeiten sind vorüber, wo es genügt, etwas scharfsinnig zu sein, um die Verbrecher, mit denen wir es heute zu tun haben, zu stellen. Du Narr von einem Detektiv. Die Zeit selbst hat dich ad absurdum geführt. Ich ließ dich nicht mehr aus den Augen und bin gestern in der Nacht dem braven Doktor Hungertobel leibhaftig erschienen. Ich musste ordentlich arbeiten, bis ich ihn aus seiner Ohnmacht herausbrachte. So fürchtete er sich. Doch dann wusste ich, was ich wissen wollte. Und nun bin ich da, um die alte Ordnung der Dinge wiederherzustellen. Dir die Mäuse in Bern, mir die Ratten von Stutthof. Das ist die Teilung der Welt. Wie bist du hergekommen? Das Riesenantlitz verzog sich zu einem Grinsen. Nicht unter irgendeinem Sitz der SBB versteckt, wie du denkst, sondern im Wagen Hungertobels. Er lebt, fragte der Alte, der sich endlich in die Gewalt bekam, und starrte den Juden atemlos an. Er wird dich in wenigen Minuten ins alte, gewohnte Salem zurückführen. Der Jude trank in mächtigen Zügen den Kartoffelschnaps. Er wartet vor dem Sonnenstein, inzwischen in seinem Wagen. »Der Zwerg«, schrie Berlach, totenbleich in der plötzlichen Erkenntnis, dass der Jude von dieser Gefahr ja nichts wissen konnte. »Der Zwerg, er wird ihn töten.« »Ja, der Zwerg«, lachte der Riese schnapstrinkend, unheimlich in seiner wilden Zerlumptheit, und pfiff mit den Fingern seiner rechten Hand schrill und durchdringend, wie man einem Hund pfeift. Da schob sich die Metallfläche über dem Fenster in die Höhe. Affenartig sprang ein kleiner schwarzer Schatten mit einem tollkühnen Überschlag ins Zimmer, unverständliche, gurgelnde Laute ausstoßend, glitt blitzschnell zu Gulliver und sprang ihm auf den Schoß, das hässliche, greisenhafte Zwergengesicht an des Juden zerfetzte Brust gepresst, dessen mächtigen, haarlosen Schädel mit den kleinen, verkrüppelten Ärmchen umschlingend. »Da bist du ja, mein Äffchen, mein Tierchen, mein kleines Höllenmonstrum.« Der Jude herzte den Zwerg mit singender Stimme. »Mein armer Minotaurus, mein geschändetes Heinzelmännchen, der du so oft in den blutroten Nächten von Stutthof weinend und winselnd in meinen Armen eingeschlafen bist. Du einziger Gefährte meiner armen Judenseele, du mein Söhnlein, du meine Alraunwurzel. Belle, mein verwachsener Argos, Odysseus ist zu dir zurückgekehrt auf seiner endlosen Irrfahrt. Oh, ich habe es mir gedacht, dass du den armen, betrunkenen Fortschick in ein anderes Leben gebracht hast, dass du in dem Lichtschacht geglitten bist, mein großer Molch. Wurdest du doch schon damals in unserer Schinderstadt zu solchen Kunststücken dressiert vom bösen Hexenmeister Nele oder Emmenberger oder Minosch? Was weiß ich, wie er heißt? Da, beiß in meinem Finger, mein Hündchen. Und wie ich neben Hungertobel im Wagen sitze, höre ich ein freudiges Gewinsel hinter mir, wie das einer räudigen Katze. Es war mein armer kleiner Freund, Kommissar, den da meine Faust hinter dem Sitz hervorzog. Was wollen wir nun mit diesem kleinen Tierchen machen, das doch ein Mensch ist, mit diesem Menschlein, das man doch vollends zu einem Tier entwürdigte, mit diesem Mörderchen, das allein von uns allen unschuldig ist, aus dessen traurigen braunen Augen uns der Jammer aller Kreatur entgegensieht?« Der Alte hatte sich in seinem Bett aufgerichtet und sah nach dem gespenstischen Paar, nach diesem gemarterten Juden und nach dem Zwerg, den der Riese auf seinen Knien wie ein Kind tanzen ließ. »Und Emmenberger? Was ist mit Emmenberger?« Da wurde des Riesen Antlitz wie ein grauer, vorweltlicher Stein, in den hinein die Narben wie mit einem Meißel gehauen waren. Er schmetterte die eben geleerte Flasche mit einem Schwung seiner gewaltigen Arme gegen die Schränke, dass ihr Glas zersplitterte, dass der Zwerg pfeifend wie eine Ratte vor Angst mit einem Riesensprung sich unter dem Operationstisch versteckte. »Was fragst du danach, Kommissar?« zischte der Jude. Doch hatte er sich blitzschnell wieder gefasst. Nur die fürchterlichen Schlitze der Augen funkelten gefährlich, und gemächlich holte er eine zweite Flasche aus seinem Kaftan und begann von Neuem in wilden Zügen zu trinken. »Es macht durstig, in einer Hölle zu leben. Liebet eure Feinde wie euch selbst«, sagte einer auf dem steinigen Hügel Golgatha und ließ sich ans Kreuz schlagen, an dessen elendem, halb verfaulten Holz er hing, mit einem flatternden Tuch um die Lenden. »Bete für Embergers arme Seele, Christ. Nur die kühnen Gebete sind Jehova gefällig. Bete! Er ist nicht mehr der, nach dem du fragst. Mein Handwerk ist blutig, Kommissar. Ich darf nicht an theologische Studien denken, wenn ich meine Arbeit verrichten muss. Ich war gerecht nach dem Gesetze Moses, gerecht nach meinem Gotte Christ. Ich habe ihn getötet, wie einst Nele in irgendeinem ewig feuchten Hotelzimmer Hamburgs getötet wurde, und die Polizei wird ebenso unfehlbar auf Selbstmord schließen, wie sie damals darauf geschlossen hat. Was soll ich dir erzählen? Meine Hand führte die seine. Von meinen Armen umschlungen, presste er sich die tödliche Kapsel zwischen die Zähne. Dessen Hass wär mundisch schweigsam, und seine blutleeren Lippen bleiben geschlossen. Was zwischen uns vorging, zwischen dem Juden und seinem Peiniger, und wie sich die Rollen nach dem Gesetz der Gerechtigkeit vertauschen mussten, wie ich der Peiniger und er das Opfer wurde, das wisse außer uns zweien Gott allein, der dies alles zuließ. Wir müssen Abschied voneinander nehmen, Kommissar.« Der Riese stand auf. »Was wird nun?« »Nichts wird«, antwortete der Jude, packte den Alten bei den Schultern und riss ihn gegen sich, so daß ihre Gesichter nah beieinander waren, Auge in Auge getaucht. »Nichts wird, nichts«, flüsterte der Riese noch einmal. »Keiner weiß außer dir und Hungertobel, dass ich hier war. Unhörbar glitt ich, ein Schatten, durch die Korridore zu Emmenberger, zu dir. Keiner weiß, dass es mich gibt. Nur die armen Teufel, die ich rette. Eine Handvoll Juden, eine Handvoll Christen. Lassen wir die Welt Emmenberger begraben und lassen wir den Zeitungen die ehrenden Nekrologe, mit denen sie dieses Toten gedenken werden. Die Nazis haben Stutthof gewollt, die Millionäre diesen Spittel, andere werden anderes wollen. Wir können als Einzelne die Welt nicht retten. Das wäre eine ebenso hoffnungslose Arbeit wie die des armen Sisyphos. Sie ist nicht in unsere Hand gelegt, auch nicht in die Hand eines Mächtigen oder eines Volkes oder in die des Teufels, der doch am mächtigsten ist, sondern in Gottes Hand, der seine Entscheide allein fällt. Wir können nur im Einzelnen helfen, nicht im Gesamten. Die Begrenzung des armen Juden Gulliver, die Begrenzung aller Menschen. So sollen wir die Welt nicht zu retten suchen, sondern zu bestehen. Das einzige wahrhafte Abenteuer, das uns in dieser späten Zeit noch bleibt.« Und sorgfältig, wie ein Vater ein Kind, legte der Riese den Alten in sein Bett zurück. »Komm, mein Äffchen«, rief er und pfiff. Mit einem einzigen gewaltigen Sprung, winselnd und lallend, schnellte der Zwerg hervor und auf des Juden linke Schulter. »So ist's recht, mein Mörderchen«, lobte ihn der Riese. »Wir zwei bleiben zusammen. Sind wir doch beide aus der menschlichen Gesellschaft gestoßen. Du von Natur und ich, weil ich zu den Toten gehöre. Leb wohl, Kommissar. Es geht auf eine nächtliche Reise in die große russische Ebene. Gilt einen neuen düsteren Abstieg in die Katakomben dieser Welt zu wagen, in die verlorenen Höhlen jener, die von den Mächtigen verfolgt werden.« Noch einmal winkte der Jude dem Alten zu. Dann griff er mit beiden Händen hinein ins Gitter, bog die Eisenstäbe auseinander und schwang sich zum Fenster hinaus. »Leb wohl, Kommissar«, lachte er noch einmal mit seiner seltsam singenden Stimme. Und nur seine Schultern und der mächtige, nackte Schädel waren zu sehen. Und an seiner linken Wange das greisenhafte Antlitz des Zwerges, während der fast gerundete Mond auf der anderen Seite des gewaltigen Kopfes erschien, so dass es war, als trüge jetzt der Jude die ganze Welt auf den Schultern, die Erde und die Menschheit. »Leb wohl, mein Ritter ohne Furcht und Tadel, mein Berlach. Gulliver zieht weiter zu den Riesen und zu den Zwergen, in andere Länder, in andere Welten, immerfort, immerzu. Leb wohl, Kommissar, leb wohl.« Und mit dem letzten Leb wohl war er verschwunden. Der Alte schloss die Augen. Der Friede, der über ihn kam, tat ihm wohl. Umso mehr, da er nun wusste, dass in der leise sich öffnenden Türe Hungertobel stand, ihn nach Bern zurückzubringen.